Kundgabe 6037. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.08.1954. Kommen des Herrn, in Klammern, wörtlich zu verstehen. Die Stunde meiner Wiederkehr rückt immer näher, denn das Ende der Erde ist nahe. Und so der letzte Tag gekommen ist, werde auch ich kommen in den Wolken, um die Meinen zu holen, bevor die Erde ihrer Auflösung entgegengeht. Was aber nicht heißen soll, dass die Erde als Gestirn vergeht, sondern dass nur eine Umgestaltung ihrer gesamten Oberfläche vor sich geht, die jedoch für euch Menschen gleich ist einer gänzlichen Vernichtung, weil nichts Lebendes dieser Vernichtung entrinnt, weil alles Geschöpfliche davon betroffen wird. Darum auch kann ich selbst zur Erde kommen, um die Meinen diesem letzten Zerstörungswerk zu entreißen. Denn es wird außer meinen Gläubigen niemand sein, der das letzte Vernichtungswerk erlebt und also nachher davon berichten könnte. Ich selbst werde kommen, wenn die Meinen sich keinen Ausweg mehr wissen, wenn mein Gegner offen wider sie vorgehen wird, um ihres Glaubens willen. Diese werden bis zuletzt in arger Bedrängnis sein, und nur ihr fester Glaube hält sie aufrecht und widerstandsfähig, denn sie harren meines Kommens, und ihren Glauben enttäusche ich nicht. In strahlendstem Licht werde ich erscheinen und dennoch meinen Glanz verhüllen, so dass die Meinen ihn ertragen können. Doch was bei den Meinen große Freude und Jubel auslöset, das wird den anderen zum Entsetzen, zum Gericht sein. Denn diese werden mich zwar nicht zu sehen vermögen, aber die ungewöhnlichen Erscheinungen wahrnehmen, dass die, denen sie nachstellten, vor ihren Augen zur Höhe entschwinden. Und dieses Erlebnis wird ihnen zum Gericht, denn plötzlich wird ihnen ihre Schlechtigkeit offenbar, und auch das sichere Ende ist ihnen nun zur Gewissheit, dem sie nicht entfliehen können. Würden sie mich zu schauen vermögen in dieser Stunde, dann streckten sie sicher alle ihre Hände mir zu. Doch dieses sich mir ergeben wäre völlig zwecklos, weil es ein erzwungener Glaube wäre an mich, hervorgerufen durch die übernatürliche Erscheinung meiner selbst. Doch auch die Entrückung der Meinen könnte in ihnen den Glauben an mich noch in letzter Stunde aufleben lassen, und ich würde ihnen wahrlich noch in letzter Stunde gnädig sein. Doch sie sind schon zu sehr in den Banden des Gegners, und sie können sich nicht mehr von ihm lösen, und darum werden sie in die Erde versinken, und es wird ihnen das Los nochmaliger Bannung in der festen Materie beschieden sein, das sie selbst verschuldet haben. Mein Kommen am Tage des Gerichtes wird angezweifelt fast von allen Menschen, und doch erfüllet sich meine Verheißung. Ich komme zu euch, und ihr werdet mich erschauen können in Glanz und Herrlichkeit. Denn die Meinen haben sich wahrlich die Rettung aus tiefster Not verdient. Und weil ihnen nichts mehr übernatürlich erscheint, was mit dem von ihnen als sicher erkannten Ende zusammenhängt. Das Ende wird kommen, und ich selbst werde hinabkommen zur Erde, wie ich einst auffuhr, zum Himmel, in aller Glorie und wieder denen sichtbar, die an mich glauben, die meine Jünger sind in der letzten Zeit vor dem Ende. Es sind dies keine bildlichen Worte, keine Gleichnisse für kommende Geschehen. Es sind die Geschehen selbst, und es wird wörtlich kommen, wie ich es euch verheißen, und ihr könnet warten an jedem Tage, da ihr ungewöhnlich bedrängt werdet von denen, die meinem Gegner hörig sind. So wie der Glaubenskampf einsetzet, wisset ihr, dass die letzte Stunde bald gekommen ist, denn dieser ist sein letztes Werk. Es ist der letzte Kampf auf dieser Erde, der mit seiner endgültigen Niederlage endet. Und dann wird die Zeit des Friedens anbrechen auf der neuen Erde. Denn mit meinem Kommen zur Erde und eurer Entrückung ist diese Erdperiode beendet. Und es beginnt eine neue. Die Erde wird umgestaltet und zu einer völlig neuen gewandelt werden. Und ihr, die ich holen werde, ihr sollet Bewohner dieser paradiesischen Welt sein. Euch soll eine Zeit des Friedens und himmlischer Glückseligkeit beschieden sein im Paradies der neuen Erde. Amen.